Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, liebe Leute, liebe Kinderchen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Episode 177 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Euer Podcast zum Thema Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich bin euer Moderator, euer Begleiter durch diese Sendung. Ich bin der Christian. Wie immer, hoch erfreut und überglücklich, dass ihr mir wieder zuhört. Und deswegen will ich euch auch was darbieten. Ich will euch was geben. Und als erstes gebe ich euch mal die News der Woche. Was gab es Turtle-mäßig Neues diese Woche? Relativ wenig, ehrlich gesagt. Ziemlich wenig eigentlich. Es gab aber endlich mal wieder ein neues Comic. Also es kam diese Woche ein neues Comic raus. Am 14.11. wurde veröffentlicht von IDW Comics Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 2. Also das zweite reguläre Heft der Comicserie zur Fernsehserie. Eigentlich das dritte Heft, wenn man das Heft Nummer 0 mitzählt. Oder sogar schon das vierte Heft, wenn man das Gratis-Comic mitzählt, das zu Halloween rauskam. Ein Halloween-Comic-Fest. Also, aber von regulärer Nummerierung ist es die Nummer 2. So. Gut. Apropos Rise of the TMNT. Am 20.11. läuft oder lief, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, die 7. Episode von Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles im US-TV mit dem Titel Bugbusters. Und ja, das ist eben eine Doppel-Episode, also eine doppelt so lange Episode. Also eine normale Episode von Rise of the TMNT ist ja 11 Minuten lang, die ist jetzt aber 22 Minuten lang, also ist doppelt so lang wie eine normale Story. Und und bin schon gespannt. Also es gab ja das eine oder andere Preview zu dieser Episode und also so viel sei mal gesagt, der Charakter Big Mama, der ja angekündigt wurde, dieses seltsame Spinnenwesen, weil gesprochen wird von Lena Headey, welche Cersei Lannister in Game of Thrones spricht oder spielt. Also die spricht die Big Mama. Finde ich mega obercool. Und also Preview hat mir schon sehr neugierig gemacht. Also ich glaube, das wird wieder ein bisschen so eine storylastigere Episode. Also dass da wirklich mit der Story um die mysteriöse Untergrundstadt und das ganze Mysterium um die Erschaffung der Turtles und die Mutanten und Baron Graxum und so weiter, dass es da ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung geht. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Also freue ich mich schon wirklich drauf, das zu sehen. So, das war's aber von den News diese Woche. Ja, mehr habe ich leider nicht für euch in diesem Sinne. Deswegen kann ich euch noch kurz was von meinen Turtle Treasures of the Week erzählen. Und da habe ich mir neu zugelegt ein Pizzaset. Ja, ich habe in einem Laden namens Aus und Raus Aktionsmarkt habe ich was gefunden. Wer das nicht kennt, das ist im Endeffekt so ein Billigladen. Also so Ausschusswaren und so weiter werden dort abgegeben und dort kann man das dann eben meistens ziemlich günstig dann kaufen. Also sehr viel Einzelteile oder halt nicht große Stückzahl von Dingen und so weiter. Wie auch immer. Und da habe ich gefunden ein Pizzaset. Und das Pizzaset sieht so aus, beziehungsweise wenn ihr euch wirklich ein Bild selbst davon machen wollt, checkt auf Instagram, da habe ich ein Bild davon gepostet. Das Pizzaset besteht aus einem Teller. Auf dem Teller sind die Turtles drauf. Also es ist ein Pizza, das ganze Set basiert auf der Nickelodeon Turtle Serie, der 2012er Nickelodeon Turtle Serie. Und also es ist ein Teller, Dann, also auf den Teller sind die Turtles oben. So. Dann ist noch Messer und Gabel dabei. Und da finde ich cool, die Griffe sind so im Nickelodeon-Turtle-Stil. Dieses Braun ist jetzt schwer zu erklären, so wie die Griffe der Turtle-Waffen in der Serie waren, sind daran gehalten. Das fand ich cool. Und dann sind auch noch Servietten dabei. Und die, auf die Servietten sehen aus wie Pizzastücke. Also es sind so gelb mit roten Punkten drauf. Also es sieht aus wie eine Pizza. Sehr cool. Das hat ein paar Euro, ich glaube 4 Euro habe ich dafür gezahlt. Also das ist cool. Das will ich haben. Das habe ich mir neu zugelegt. Und das ist ziemlich lässig, wie ich finde. So, ja, das war mein Turtle Treasure of the Week. Meine neueste Errungenschaft. So, damit hätten wir das auch geklärt. Also wird es Zeit fürs Hauptthema diese Woche. Und ich dachte so nach, worüber können wir reden? Ich dachte, es ist schon wieder eine Weile her und es wird wieder mal Zeit, dass wir über die IDW Comics reden. Die IDW Turtle Comics hat mich schon eine Weile nicht mehr. Und zwar sprechen wir heute über zwei Hefte. Und zwar die Micro Series Nummer 8, Fugitoid. Und dann noch von der regulären Serie Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 17. Ja, als erstes mal die Micro Series Nummer 8, Fugitoid. Fugitoid sollte jedem Turtle-Fan ein Begriff sein. Das ist dieser Alien-Roboter, der ein Freund der Turtles ist oder wird. Und ja, über den erfahren wir jetzt was. Das Heft kam in den USA raus am 6.9.2012. Auf Deutsch kam es raus von Panini am 21.04.2015 im Sammelband Teenage Mutant Ninja Turtles 6 mit dem Untertitel 4 Freunde, wo dann eben die Micro-Series 5 bis 8 gesammelt wurden. Ja, dann, so, da bin ich. Moment, ich muss das jetzt schnell aufmachen. Schlecht vorbereitet. So, starten wir rein mit Micro-Series Teenage Mutant Ninja Turtles Fugitoid, Micro-Series Nummer 8. Und das Heft beginnt mit Professor Honeycutt. Professor Honeycutt ist ein Neutrino in der Dimension X. Und zwar beginnt die Geschichte vor 2 Jahren. Und da sehen wir auf dem Planeten Neutrino, arbeitet Professor Honeycutt zusammen mit anderen Neutrino-Wissenschaftlern an einem Roboter namens Cell, der halt ganz besonders ist, dadurch, dass man ihn mit Gedanken lenken kann. Das heißt, die ganze Sache ist, da gibt es einen Helm, den setzt man sich auf und dann kann man mit seinem Geist den Roboter steuern. Also quasi der Geist wird in den Roboter zu diesem Zeitpunkt übertragen. So. Was noch besonders ist an dem Roboter ist, dass er sich verändern kann. Also er kann sein Aussehen verändern, kann sein Aussehen menschlich machen, so quasi für Tarnmissionen oder wie auch immer. Und ja, die Sache ist, Professor Honeycutt ist ein Wissenschaftler, er will Gutes tun mit seiner Wissenschaft, aber er arbeitet für Krang. Und er weiß, Krang ist kein guter Kerl. Aber er wurde nicht ganz freiwillig eingezogen von Krang, um für ihn zu arbeiten, um für ihn Technologien zu entwickeln, mit denen er dann, die er dann aber für seine Kriegsführung verwendet. Unter anderem wird an einer riesigen Kriegsmaschine gearbeitet, namens Technodrom. Ja, wir sehen dann auch, wie Krang vor 2 Jahren schon mit Baxter Stockman in Verbindung steht und mit ihm eben diskutiert, ja, Baxter hilft ihm eben mit seinen Mutationsexperimenten und so weiter und so fort. Und ja, Krang ist damals schon ziemlich unzufrieden mit der Arbeit von Baxter und das ändert sich in den nächsten 2 Jahren nicht viel. Und ja. Und ja, Professor Hunnicutt spricht da auch kurz mit General Krang und erzählt ihm, ja, wir haben da diese neue Außenhülle getestet, funktioniert, kann man fürs Technodrom verwenden und so weiter und so ausgezeichnet. Dann können sie wieder gehen und ja, das sieht man auf einem Bildschirm, so eine Aufzeichnung und da steht eben Verluste 3,3 Billionen oder Milliarden, also auf Deutsch Milliarden, wenn er Billion ist Milliarde, so. Also 3,3 Milliarden, also da hat Krang scheinbar entweder einen ganzen Planeten in die Luft gejagt oder einen Planeten überfallen, wie auch immer. Und man sieht eben immer wieder so, Professor Hunnicutt, der denkt, ich weiß, was Krang tut und ich will nicht für diesen wahnsinnigen Psychopathen arbeiten, aber was hat er für eine Wahl? Denn er weiß, zu was Krang fähig ist, wenn ihn jemand nicht gehorcht. Später sieht man dann Professor Hunnicutt zusammen mit seinem Sohn Ellie, wie sie die Sterne beobachten. Und da fragt auf einmal sein Sohn ihn eben, und du Vater, du hilfst General Krang, diesen ganzen Sterne zu erobern. Und ja, das macht Professor Hunnicutt nicht gerade glücklich, dass sein Sohn eben so denkt, ja toll, so ein Oberrat, toll, aber ja. Seine Frau Mara kommt dann zu ihm und sagt ihm, ja, er ist ein Kind, er weiß nicht, alle arbeiten für Krang, alle sind zufrieden damit, wir müssen auch überleben, so in die Richtung. Und Hunnicutt meint so, ja, ich weiß, aber es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, was wir hier machen. Und Mara meint dann so, ja, ich habe da mit einem Freund von mir gesprochen, der uns vielleicht helfen könnte. Und meint so, ja, wir könnten uns dagegen wehren. Wir könnten etwas tun. Zusammen, als Familie. Und ja, im Endeffekt, Professor Hunnicutt zuerst eben, ja, ich weiß nicht, Krang wird uns, wenn wir versuchen zu flüchten, wenn wir uns der Rebellion anschließen, denn es gibt eine Neutrino-Rebellion gegen Krang, wenn wir uns denen anschließen, um die geht es nämlich, wird Krang hinter uns her sein. Das ist ein riesiges Risiko, aber er lässt sich dann eben überreden und man sieht dann eben, wie er anfängt, seine Aufzeichnungen in der Arbeit zu löschen, seine Entwicklung, seinen Roboter Cell einzupacken und zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn dann zu flüchten. Und er wird dann eben von der Resistance, von der Rebellion aufgenommen. Monate später sieht man dann in einem versteckten Bunker irgendwo, wie Hunnicutt für die Rebellion arbeitet und im Wissen, dass Krang ein interdimensionales Portal besitzt, arbeitet er auch an einem Portal, um da Krang ein bisschen zuvorzukommen. Aber sein Portal funktioniert nur zu 60%. Also man sieht da einen Test, wie so ein kleines Fahrzeug versucht, durch das Portal zu fahren und an der Portalwand zerschellt. Also zu 60% funktioniert es und bei den anderen 40% wird, was auch immer versucht durchzukommen, zerstört. Ziemlich riskant. Ja, derjenige, mit dem Hunnicutt arbeitet, heißt Felix an diesem Projekt. Und Felix ist eben unzufrieden. Ja, wir müssen schneller arbeiten. Wir müssen gegen Krang endlich was in der Hand haben. Wir kommen nicht weiter. Und auf einmal gibt es einen riesen Knall und eine Explosion. Und Felix weiß sofort, ah, Krang hat uns gefunden. Und dann sieht man so Fighter, die vorbeifliegen, also über diesen Bunker fliegen und Bomben abwerfen. Und das sind eben die Steinkrieger von Krang, die das Versteck gefunden haben und eindringen. Und Hunnicutt denkt nur so, ich muss meine Familie sofort holen, wir müssen hier verschwinden. Felix meint so, ja, du kommst nicht rein. Wieso? Wenn das Labor angegriffen wird, ist nämlich das Sicherheitsprotokoll, dass die Räumlichkeiten, also die Wohnräumlichkeiten abgeschlossen werden, also versiegelt werden, damit sie in Sicherheit sind. Die kommen nicht raus. Blöderweise ist aber ein Feuer ausgebrochen. Das heißt, wenn da jetzt nicht was passiert, werden die verbrennen. Und ja, Hanik hat gesagt, es muss einen Override-Mechanismus geben, es muss da doch irgendwas geben, mit dem man das überbrücken kann. Und er sagt, ja, es gibt in dem anderen in dem Raum so und so, gibt es da eine Kommandozentrale, gibt es da, wo man das machen kann. Aber da brennt alles, du kommst da nicht rein, du würdest verbrennen. Und Hanik hat meinte, ja, ich komme nicht rein, aber ich weiß, wie man da reinkommen könnte. Und im Endeffekt verbindet er dann seinen Verstand mit seinem Roboter Cell. Und durch eben der aus quasi unzerstörbarem Metall besteht, kann er einfach durch das Feuer durchgehen. Die Sache ist nun die, also er überträgt seinen Verstand in Cell, bleibt sein Körper, also sein Neutrino-Körper, bleibt aber zurück. Das heißt, Cell kann durchgehen durch das Feuer, sein Neutrino-Körper wird aber verbrennen. Aber er muss es tun, um seine Familie zu retten, geht eben als Cell dann eben rein und schafft es auch eben, die Türen zu öffnen. Er sieht dann eben über Monitore, wie seine Familie dann durch die Türen flüchtet nach außen und schnell, schnell, schnell, weiter, weiter, weiter. Darauf hat aber Granitor, der Steinkrieger, der das Kommando in diesen Angriff hat, nur gewartet und sagt, da sind sie. Und jetzt startet das Bombardement. Und dann feuern die alles, was sie haben, auf die Flüchtenden ab. Und Hanik kann auf den Monitoren nur zusehen, wie alle seine Freunde, die ganze Rebellion und seine Familie ausgelöscht wird. Das ist harter Tobak und er konnte nichts tun. Ja, Grant und die Steinkrieger dringen dann in die Rebellenbasis ein, finden auch den Professor. Granitor erkennt, dass der Roboter der Professor ist und sagt, schnappt ihn euch. Hanikat flüchtet aber durch das Portal, da funktioniert Gott sei Dank, und landet auf der Erde. Landet in New York, verfolgt von einigen Steinkriegern. Er schafft es aber, indem eben der Roboter seine Gestalt verändert, seine Gestalt menschlich werden lässt, schafft er es, in der Menge unterzutauchen. Also sie suchen einen Roboter, er hat sich jetzt in einen Menschen transformiert. Und ja, einige Zeit später sieht man dann eben diesen Menschen, der sich jetzt Chet nennt. Ein klitzekleiner Twist. Ja, denn Chet kennen wir, arbeitet bei StockChen, hat zusammen mit April gearbeitet. Und der ist Professor Hanikat. Und man sieht eben dann einige Zeit, wie eben Chet bei StockChen ist und Stockman mit Krang kommuniziert und Krang eben davon erzählt, dass ein fugitiver Android, der Fugitoid, wird gesucht. Und er muss irgendwo in New York sein und Baxter soll ihn finden. Und Baxter meint so, ja, wie schwer kann es denn sein, einen Roboter in New York zu finden, während Chet neben ihm steht? Finde ich sehr gut. Ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angelangt und man sieht Professor Hanikat, den Fugitoid, wie er in New York in irgendwelchen Hintergassen unterwegs ist und er sieht eben seine Gedanken. Ja, ich habe versucht, also ich bin jetzt so lange schon auf der Erde, ich habe versucht, irgendwie über Baxter gegen Crane zu arbeiten. Bisher ohne größeren Erfolg. Habe es nicht geschafft. Ich versuchte, Freunde zu finden, die mir helfen könnten. Und ja, was soll ich machen, bis ich dann welche gefunden habe, von denen ich weiß, also von denen er weiß, dass die nicht gut sind, dass die eigentlich auch schlecht sind, aber sie verbündeten sich mit ihm gegen Krang und so Feuer mit Feuer bekämpfen. Und dann sieht man noch so ein paar Rückblenden, wie eben Chet eben an bei StockChen arbeitet, an Splinter, der dann noch eine kleine Laborratte ist und dann den kleinen Schildkröten. Und die Sache ist auch noch, Chat hat ein stottert. Chat hat einen Sprachfehler, er stottert. Und da kommt raus, dass dies an einer defekten Stimmbox seines Roboterkörpers liegt. Also es ist gar nicht Tarnung, der kann gar nicht anders als zu stottern. Und ja, und irgendwie kam er dann eben in Verbindung mit niemand anderem als dem Foot Clan. Also Chat hat sich mit dem Foot Clan verbündet und in der letzten Szene des Comics sieht man dann, wie er Shredder gegenübersteht und er sich denkt, wenn diese Leute mir helfen können, Krang auszuschalten, dann ist es doch das Richtige, oder? Und also, denn in früheren Heften hat man ein, zweimal gesehen, wie eben Chat mit jemandem telefoniert hat und gesagt, ja, das, da, das, das und das passiert und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich eben raus, er hat mit dem Foot Clan kommuniziert. Er war mit dem Foot Clan in Verbindung, um eben seine Pläne, Krang endgültig zu besiegen, auszuschalten, durchzuführen. So. Ja, also das war die TMNT Micro Series Nummer 8, Fugitoid. Ein Heft, in dem die Turtles so gut wie gar nicht vorkommen, außer kurz in einer Rückblende. Auch mal was anderes. Aber ich finde es eine wirklich interessante Story und wirklich ein großer Twist eben mit der Sache, dass wir den Fugitoid schon die ganze Zeit kannten, so als Hintergrundcharakter, was wir nicht wussten. Also ich finde das richtig, richtig cool, dass ich das damals gelesen habe, weil eben das Heft rauskam, Micro Series Nummer 8, Fugitoid, und dachte, wir kennen den Fugitoid noch gar nicht, weil die anderen waren eben Charaktere, die wir schon kannten, die dann eben eine Story bekamen. Eben April, Splinter, Casey und jetzt auf einmal Fugitoid. Aber dann eben quasi dieser Twist, so quasi als Vorgeschichte zu der nächsten Hauptstory, zum nächsten Hauptstory-Arc, der in der regulären Turtles-Serie dann passiert, dem Krieg gegen Krang. Das war das eben notwendig. Das richtig cool. Richtig gut gemacht, finde ich. Und eben, es ist eine sehr tragische Geschichte, dass eben er seine Menschlichkeit aufgegeben hatte, zum Roboter wurde, um seine Familie zu retten, was er dann nicht schaffte. Also das war harter Tobak. So, gut. Weiter, direkt weiter geht's dann eben in Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 17 von IDW Comics, welches in den USA am 12.12.2012 rauskam. Auf Deutsch wurde es veröffentlicht am 18.08.2015 im Sammelband Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 7, der Krieg gegen Krang. Ja, hier fällt vielleicht auf, dass die Fugitoid Micro Series am 6.09.2012 rauskam und Turtles 17 drei Monate später, am 12.12. Also die Micro-Series kam ziemlich früh raus. Da war Turtles eigentlich noch in einem anderen Story-Arc drinnen, bis dann eben der Story-Arc, mit dem das jetzt zu tun hat, da reinkommt. So, gesehen, verständlich. Okay, gut. Wie auch immer, ist egal, starten wir rein in Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 17. Und wir starten auf dem Planet Neutrino, der Hauptstadt Smarter City. Und da geht's rund. Also es ist Krieg Neutrinos gegen Krang. Man sieht die Kampfjets und die Neutrinos, das Kampfjet der Steinkrieger und die Neutrinos mit ihren Waffen im Krieg. Und an allen Seiten gibt's Verluste und es ist Zerstörung. Und also die Stadt wird regelrecht von der Armee überrannt. Und das Ganze nur beobachten kann die königliche Familie Neutrinos, die wir hier kennenlernen. König Santa, die Königin Gisla und ihre Tochter Trip. Ja, der König der Neutrinos schaut sehr königlich aus. Also er und seine Königin tragen eine Krone. Er hat einen dicken Bart und ist auch schon etwas älter, haben eben eine Teenager-Tochter namens Trip mit langen blonden Haaren. Die Mutter hat lange braune Haare Und die beobachten ihm das Ganze und was sollen sie tun? Da ruft König Senta den Commander Dask zu sich. Und er befiehlt eben Commander Dask, dass er seine Truppe nehmen soll und endlich versuchen sollte, Hanika zu finden. Denn er könnte ihnen helfen in diesem Krieg, bevor es gar keine Möglichkeit mehr gibt, bevor wirklich die überrannt werden und alles am A ist. Auf der Erde sind die Turtles in ihrem aktuell neu gefundenen Versteck, also da sind sie ja noch nicht lange, und zwar unter einer alten verlassenen Kirche. Da sind Donatello und April gerade am rumbasteln, um eben alles einzurichten für die neue Wohnung, und Splinter beobachtet eben das Ganze und beobachtet seine Familie, sieht Michelangelo, der den Brief vor sich hat, einen Brief liest, den er von seinem Freund Howie bekommen hat. Wir erinnern uns, der heißt doch nicht Howie. Verdammt, wie heißt der Freund von Michelangelo? Der Pizza-Liefer-Junge. Woody. Ach, Gottes Willen. Woody. Sein Freund Woody, der seinen Brief ihm vorhin hält, den er an Mike übergeben hat, wo ihm steht, hey, ich komme mit der ganzen Situation nicht zurecht, mit dem ihr so, also tut mir leid und so weiter und so fort. Das kam ja damals raus, als nämlich Woody von Slash angegriffen wurde und der ihm dann sagte, damit komme ich nicht zurecht, Mikey, es tut mir leid, ich halte mich da jetzt quasi von euch lieber ein bisschen fern, was Mikey sehr getroffen hat, denn Woody war sein Freund. Auf der anderen Seite trainiert Raphael, hebt ein bisschen Gewichte, und auf der nächsten Seite sieht man dann Leonardo, wie er niedergeschlagen da sitzt und in der Hand die Augenbinde von Slash hält. Denn wir erinnern uns, im letzten Heft kämpften die Turtles gegen Slash und Slash wurde schwer verwundet von Leonardos Katana. Und die Turtles glauben zu diesem Zeitpunkt, dass Slash tot ist, dass wirklich der Kampf, das Katana ihn getötet hat. Was aber nicht so ist, er hat das Ganze überlebt. Aber das hat Leonardo schwer getroffen. Und das beobachtet eben als Splinter. Und er meint so, meine Söhne, meine Kinder, kommt zu mir, es wird Zeit für eine Besprechung. Da kommt auch Casey gerade rein mit Pizza, liefert das Futter. Und dann setzen sich alle zusammen. Und Splinter redet eben davon, ja, wir haben einiges in letzter Zeit erlebt. Wir haben Freunde verloren, Michelangelo und Woody. Wir haben tiefe Verluste, auch seelischer Natur erlitten, Leonardos Niedergeschlagenheit. Aber wir haben auch viel Neues erfahren, eben zum Beispiel, dass April ihnen etwas von dem Mutagen bringen konnte, dass sie dann untersuchen konnten, also ein bisschen mehr über ihre Feinde erfahren. Und deswegen, es wird Zeit, dass wir uns wirklich überlegen, wie können wir nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Also wie können wir einen Plan machen, damit wir vordringlich gegen unsere Feinde arbeiten können. Dass wir nicht nur darauf warten, dass sie angreifen, sondern dass wir schon vorbereitet sind. Wir brauchen einen Plan, und da meint dann eben April, ja, ich wüsste da jemanden, der uns helfen könnte. Ich kenne da jemanden, der könnte uns das sicher helfen. Ja, zurück auf dem Planeten Neutrino sehen wir, hat sich Krang gerade rein teleportiert und sieht von der Ferne, wie die Stadt bombardiert wird, wie die Stadt im Krieg ist, die Stadt Smarter. Und an seiner Seite ist niemand anderer als Baxter Stockman, den er da mitgenommen hat, der etwas unerfreut über die ganze Situation ist, denn die Teleportation hat ihm nicht gut getan, also er musste sich da übergeben. Und ja, Krang zeigt ihn, seht ihr, dass diese Stadt wird zerstört und ich will dir zeigen, zu was ich fähig bin, denn Baxter, du wirst mir helfen, das Technodrom fertigzustellen und du siehst, wenn ich unzufrieden bin, was möglich ist. Und so schüchtert, versucht Baxter da einzuschüchtern, der mehr oder minder beeindruckt davon ist. Die Szene gefällt mir sehr gut, wo Baxter meint, ihr hättet mich ruhig vorwarnen können, dass die Teleportation beim ersten Mal so unangenehm ist. Das wäre nett gewesen. Und Krang meint so, ich bin nicht nett, Stockman. Und Baxter, ah, wirklich, habe ich gar nicht bemerkt. Ja, und er redet auch davon, ja, erinnerst du dich noch, Stockman, daran, wie ich dir erzählt habe von dem geflüchteten Roboter Professor Honeycutt? Ja, ich glaube, die Neutrinos haben ihn nämlich in ihrem Besitz. Und ich will ihn aber haben. Und wenn ich ihn nämlich habe, kannst du ihn nämlich verwenden, um damit mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn er kennt die Alien-Technologie, er hat schon für mich gearbeitet. Und wir versuchen eben, ihn auch wieder zu kriegen. Und ja, es wird jetzt Zeit, dass wir uns wieder zurück teleportieren auf die Erde. Und Krang meint dann noch zu Baxter und Stockman, bleiben Sie ein bisschen zurück bei der nächsten Teleportation. Ich will nicht, dass Sie mich nochmal über meine Stiefel übergeben. Ja, ganz woanders beim Foot Clan sind Rokusaki, der Shredder, und Karai gerade beim Essen. Und Shredder fragt Karai, und hast du schon neue Ergebnisse? Hast du schon Leonardo gefunden für mich? Denn er will Leonardo zu seinem Chunin machen, zu seinem zweiten, also seiner rechten Hand. Und Karai meint so, ja, ich arbeite dran. Ich werde dann arbeiten, aber ich brauche noch ein paar Elemente, um die mich in dieser Mission unterstützen. Und Shredder meint so, ich weiß genau, was du willst, um neue Untergebene und neue Soldaten zu schaffen, bräuchten wir aber mehr von dem Mutagen, von dem wir aber nicht viel haben. Und Karai meint so, ich weiß, es ist mir vollkommen klar, Großvater. Und aber keine Sorge, um das Problem werde ich mich kümmern. Ja, im Central Park am Abend, es ist dunkel, sitzen April und Chad zusammen auf einer Parkbank und trinken Kaffee. April bedankt sich bei Chad, dass er auf ihre Einladung eingegangen ist, dass er zu ihr gekommen ist, denn sie hat was mit ihm zu besprechen. Chad ist eben nervös, sicher, dass es hier sicher ist. Wir sind mitten im Park, es ist eigentlich schon Nacht und ich fühle mich etwas unwohl. Und April meint so, brauchst du keine Sorgen machen, das ist alles unter Kontrolle. Die Sache ist nämlich die, dass die Turtles und Casey in einem Baum sitzen und von oben runterschauen und die beobachten. Casey meint so, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Irgendwas passt da nicht. Mir kommt er komisch vor. Und die Turtles so, ja, aber April sagt, dass ihm vertraut, dass er uns helfen kann bei allen. Also wir bleiben jetzt einfach hier. Wir bleiben ruhig. Wir beobachten. Wir hören zu und lassen April mal machen. Was Casey nicht gerade froh stimmt. Ja, auf jeden Fall redet April mit Chad darüber, ja, du weißt, es sind einige seltsame Sachen passiert bei Stockchain und ich habe das Gefühl, da ist mehr dahinter. Chad, vertrau mir, ich will mit dir darüber reden, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen und da passt doch irgendwas nicht. Und dann sagt, und dieses seltsame grüne Serum, mit dem wir da experimentiert haben, und da wird eben dann Chad hellhörig. So, was weißt du denn darüber? Und April meint so, hör zu, Chad, ich vertraue dir und du kannst mit mir reden. Du weißt, was dahinter steckt. Du weißt, was Stockchain macht. Du bist da wirklich drinnen. Ich war ja nur Praktikantin. Ich habe das ja alles nicht so richtig mitbekommen. Und im Chat meinst du, es tut mir leid, April. Ich kann dir nichts sagen. Es wird, du hast keine Ahnung, was da dahinter steckt. Und es ist einfach wirklich zu viel und Abraham sagt, du hast keine Ahnung, was ich alles vertragen kann und was ich alles glauben kann. Und Chad meint so, ja, es ist zu riskant, es wird Menschenleben in Gefahr sein, ich muss das alleine machen. Und während sie da reden, auf einmal macht es Fitz und aus dem Nichts teleportieren sich 3 Neutrinos raus. Tauchen da auf einmal auf. Und zwar Dusk, Zack und Kala. Die 3 Neutrinos, die wir aus der klassischen Turtles-Serie kennen. Die Teenager aus der Dimension X. Aber hier, also man erkennt sie. Also sie haben dieselbe Frisur, sie haben dieselbe Haarfarbe, sie haben dasselbe Aussehen und alles. Aber sie sind Soldaten. Es sind Kommandos, sie sind Spezialeinheit, bis an die Zähne bewaffnet, und sie stehen da auf einmal vor April und Chad und Dusk meint zu Chad: Professor Hanekat, es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Und die Turtles und Casey sagen, okay, jetzt ist aber was los. Da schauen wir jetzt nicht einfach mehr zu. Turtles und Casey stürmen los. Und Dusk sagt so, also Chad erkennt Dusk und also, oh, ihr, also, ja, Professor Hanekat, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mit uns in die Dimension X auf den Planet Neutrino kommen. Krang ist gerade dabei, die ganze Stadt zu zerstören. April meint so, wovon reden die da? Und Hanekat meint so, ja, sie reden von meinem Heimatplaneten, Neutrino. Und April so, was? Auf einmal meint dann aber Kala, Commander Dusk, ich will dich nicht stören, aber wir sind nicht allein. Und dann sieht man die Turtles und Casey drauf zustürmen auf die 3. Und sie feuern natürlich auf sie, Turtles weichen aus. Es kommt zum Kampf, Turtles gegen Neutrinos. Casey zieht April da raus. Und ja, wobei April dann meint, oh, ich kann auf mich selber aufpassen. Danke, Casey, aber lass das gut sein. Und was ist, und du solltest lieber den anderen helfen. Und Chad meint das so, ja, es ist kein Grund zum Kämpfen, also sie sind voll in der Prügelei drin, aber es gibt keinen Grund zum Kämpfen, ich gehe mit ihnen. Und da kriegt eben Dusk die Info, ja, wir sind bereit für die Rückteleportierung, und dann meint so, dann tut es jetzt, und Teleporter startet und eben dieses so ein blaues Licht erscheint wieder und teleportiert alle weg, was aber auch die Turtles inkludiert. Die waren nämlich in dem Umkreisradius der Teleportation, das heißt, die 3 Neutrinos, Professor Hanekat, der Fujituit, alias Chad, hat viele Namen, und die Turtles wurden wegteleportiert. Zurückbleiben nur eine verdutzte April und ein verwunderter Casey. Und dann sieht man noch, wo die Turtles rauskommen. Und ja, sie stehen auf einmal mittendrin in einem Raum, in einer zerstörten Kommandozentrale der Neutrinos, wo einige Steinkrieger rumstehen. Und ja, es bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Turtles sind da drin. Okay, wo sind wir hier? Und die Neutrinos mitten im Kampf gegen die Steinkrieger und die Turtles mittendrin. Und was jetzt? Und dann Fortsetzung folgt. Ja, diesen harten Cliffhanger endet dieses Heft. Ja, der Krieg gegen Krang. Harte Nummer. Also da geht's richtig ab. Also das kann ich euch sagen. Also der Krieg, der über die nächsten Hefte geht. Ja, dürft ihr gespannt sein, also da geht's richtig rund. Eben die ganze Sache, die Dimension X und die Neutrinos und sowas werden da wirklich ausgebaut. Also da erfahren wir wirklich mehr. Und ja, es ist richtig cool. Ich mag's richtig gern und es ist einfach gut. Gut, so, das waren die IDW Comics, über die ich diese Woche reden wollte. Ich hoffe, es war ganz interessant für euch. Und ja, damit wären wir fertig mit dem Hauptthema diese Woche. Und das führt uns dann weiter zum Toy of the Day dieses Mal. Und das Toy of the Day ist auch ziemlich Alien-like. Und zwar geht es um die Hover Drone, ein Fahrzeug. Die Hover Drone Tri-Turbo Roto Raider von 2013. Ein Fahrzeug der Turtles, welches eben zur 2012er Nickelodeon Turtles Serie Actionfiguren gemacht wurde. Und ja, wie der Name Hover Drone schon vermuten lässt, es ist eine Schwebedrohne. Es ist im Endeffekt eine Plattform, auf die man einen Turtle draufstellen kann und die dann halt schwebt, also die dann über den Boden schwebt. Die Plattform selbst, also das kam auch bei uns raus, ich habe das Teil. Plattform selbst ist blau, hat vorne eine zum Festhalten ein Steuerknüppel zum Festhalten. Unten sind dann die Rotoren, die kann man sogar bewegen. Auf den Seiten sind Raketen, die man auch abfeuern kann, also so lila Raketen. Es basiert eigentlich auf einem Crank-Gerät, auf Crank-Technologie. Basiert das Teil, wurde von den Crank verwendet, aber es wurde als Turtle-Fahrzeug rausgebracht. Also die Turtles haben das den Crank weggenommen. Und ja, ist einfach mal was anderes. Auf der Verpackung sieht man eben die Hover Drone in Aktion. Da steht Leonardo drauf, eine Rakete wird abgefeuert und er kickt gerade da einen Krang-Druiden von der Plattform runter. Flying, Firing Enemy Scout Ship steht da drauf. Und eben auf der Verpackung sieht man eben Nickelodeon, Teenage Ninja Turtles, der normale Schriftzug. Und dann auf der Seite sieht man dann eben die vier Turtles aus der Serie. Und drunter steht noch zur Sicherheit Figures sold separately, also Figuren separat erhältlich. Dann auf der Verpackung hinten sieht man nochmal die Hover Drone selbst abgebildet. Mit eben einer Beschreibung von den einzelnen Elementen. Sowie die Pilot Power Platform oder Advanced Energy Bi Blasters, Real Rolling Ground Gear. Ja, eben, das Teil kann man eben auf dem Boden fahren. Und eben Triple Turning Turbines, also wie gesagt, die drehen sich und also haben unten Räder, das heißt, man kann damit über den Boden fahren. Und Enemies Attack, Beware of Blast. Und da sieht man eben, wie man die Raketen noch abfeuern kann, wird auch abgebildet. Und dann ist auch noch eine kleine Beschreibung hinten drauf: Hover Drone, Tri-Turbo Roto Raider. It's triple turbo terror as turtle foes launch an aerial assault. Can we count on the turtles to strike back and rebel the roto raiders? Ist kurz. Ja, bei den Nickelodeon Turtles waren die Beschreibungen nicht mehr so ein richtiger, so kleiner Roman, wie sie eben bei den klassischen Turtle Actionfigur-Serie war, sondern die sind da ziemlich kurz gehalten gewesen. Gibt es da noch Turtles Other Radical Rides. Da sieht man eben Sewer Spinning Skateboard and Stunt Rap, das MMX Cycle, Sewer Cruiser und der Dropcopter. Ja, die gab's da. Viel mehr weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich habe natürlich auf den Blog verlinkt, wieder auf tmttoys.com. Da könnt ihr euch das selber ansehen, wenn durch meine Erklärung jetzt nicht ganz klar ist, wie das Teil aussieht. Es ist ein ungewöhnliches Vehikel. Es ist jetzt kein Auto, es ist kein Motorrad, es ist kein Flugzeug, es ist eine Hover-Drohne. Es ist einfach mal was anderes. Das finde ich gut. Und ja, ich finde es cool. Es ist ein cooles kleines Teilchen zum Spielen. Ja, mir fällt mir jetzt nicht ein. Unser Toy of the Day, the Hover-Drone. So, ja. Damit wären wir jetzt wirklich schon wieder fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es aber noch den Random Quote of the Day. Also ohne große Umschweife, das Zitat des Tages. Ist ein bisschen länger, deswegen verschwende ich da jetzt nicht weiter Zeit. Einfach mal zuhören. Irgendwie geraten wir immer in diese aussichtslosen Situationen. Keine Ahnung, vielleicht ist es unser Karma. Möglicherweise haben wir in unserem vorigen Leben irgendein übles Ding gebracht. Ich meine, was richtig Übles. Sowas wie die Welt abreißen oder die Tokio-Zerstörnummer. Wenn ich drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich Raphaels Schuld. Uns passieren immer solche Dinge, weil Raphael in seinem früheren Leben was Fieses gemacht hat. Aber was wir im letzten Leben gemacht haben, lässt sich eh nicht mehr ändern. Schätze, wir sollten hinnehmen, dass es so ist und weiter durch dieses Leben schlagen. Ja, Random Code of the Day. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig wieder mit dieser Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk. Wie ich bereits sagte, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war unterhaltsam, es war spaßig und ja, so unterhaltsam, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann geht's wieder weiter mit den IDW-Comics. Hey, ihr wollt wissen, wie es weitergeht, oder? Natürlich wollt ihr das wissen. Wenn es nicht so ist, oder auch wenn es so ist, oder ihr mir was dazu sagen wollt, dann macht das am besten per Mail. TimothyTalk1984@gmail.com. Checkt den Blog TimothyTalk.blogspot.com. Dann gibt's noch die Facebook-Seite TimothyTheTalk. Den Instagram-Account @TimothyTalk. Kann ich euch wie immer nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Und die ganzen Podcast-Episoden findet ihr auf iTunes oder Stitcher. Das sind halt die beiden Apps, Programme, die ich euch da wirklich empfehle. Ja, gut. Am Ende dieser Episode gibt es noch den Song of the Day. Und da hat Nickelodeon wieder mal was richtig Feines rausgehauen. Ja, in letzter Zeit macht Nickelodeon dauernd irgendwelche Sachen. Also veröffentlicht immer wieder so Videos zu Turtles, die ich cool finde, so als Werbung für Rise of the TMNT, aber auch eben einfach nur so ungewöhnlich seltsame, verrückte, verstörende Sachen und unter etwas seltsam, aber irgendwie auch wieder cool, fällt auch unser Song of the Day. Das hat eben Nickelodeon vor kurzem veröffentlicht, und zwar Ode to Shredder, also die Ode an Shredder. Von Nicholas Ridiculous. da haben sie sich ein bisschen ausgetobt. Also eine Ode an Shredder. Eine herzzerreißende Ballade. Eine Ode an unseren Lieblingsbösewicht. Das hört ihr euch jetzt noch an. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, höre ich jetzt auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei TMNT der Talk. Leute, es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss, ciao. This one goes out to you, Shredder baby. You're always dressing up so sharp, but no one sees you if you're hiding in the dark. So forgive me if I ask to reveal your messed up face behind the mask. Oh, behind the mask. Oh, 'cause you're Shredder, and that's better than a pizza pie with four kinds of cheddar. And you're strong, you're never wrong, and the shadows ain't where you belong. So when your friends in the foot land get their butts kicked by, when your day's gone down the drain, 'cause you got beaten by a dead brain. So don't forget your sherbet. You're gonna turn that dirty rat into your pet. You wear the crown, known all around. So turn that tinfoil frown upside down. You're made of steel, keeping it real. On your flaws. Sit down, sit down, sit down, sit down. Who needs shells when you got claws? Ho, ho, ho, Shredder. That was beautiful!